Die moderne Wissenschaft der liberalen Theologie hält noch andere Erklärungen bereit, um das anstößige Dogma der Gottessohnschaft Jesu aus den Evangelien zu verbannen. So soll im Bewusstsein der Jünger der ursprüngliche Begriff von Jesu als dem Sohn Gottes lediglich als ein rein ethisch-religiöser gemeint gewesen sein. Der Ausdruck Sohn Gottes soll den Eindruck wiedergeben, den die religiöse Persönlichkeit des Menschen Jesus auf seine ersten Anhänger machte. Aber auch in den synoptischen Evangelien steht von solcher platonischen Auffassung, von solcher bildlichen Gottessohnschaft nichts. Wenn Markus den Petrus das Bekenntnis aussprechen lässt, du bist Christus, so gibt uns der Evangelist unmissverständlich zu verstehen, dass jener Jünger, genau wie er, der Verfasser selbst, den Ausdruck Christus in irgendeinem Sinne wörtlich, auf keinen Fall aber bildlich genommen habe. Auch dass Jesus selbst das Geheimnis seiner Sohnschaft als das Gefühl der innigen Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater in menschlich-sittlichem Sinne empfunden habe, ist eine Behauptung, die der christologischen Grundauffassung der Synoptiker widerstrebt. Eine sittlich-religiöse Gottessohnschaft, wie sie im bildlichen Sinne bei allen Frommen gefühlt wurde, brauchte Jesus wahrhaftig nicht vor den Augen der Welt wie ein tiefes Geheimnis zu verbergen. Zum Überfluss unterscheiden die Evangelisten sorgfältig in der Art, wie sie Jesus von Gott dem Vater sprechen lassen. Er sagt stets »Mein Vater« und »Euer Vater«, aber niemals »Unser Vater«. Seine Stellung zu Gott Vater ist also nach Meinung aller Evangelisten etwas ganz Besonderes und mit der Stellung der Jünger und anderer Menschen zu Gott wesenhaft nicht zu vergleichen. Bei Besprechung der christologischen Höhenlage des Markus-Evangeliums wurde bereits erkannt, dass in der einfach knappen Aussage »Dieser Jesus ist der Sohn Gottes« die ganze Welt des christologischen Geheimnisses eingeschlossen liegt. Eine Entwicklung bzw. Steigerung der innersten Wesensbedeutung dieser Aussage ist gar nicht mehr denkbar und möglich. Möglich ist lediglich ein anderes. Man kann die in der einfachen Aussage komprimierte Fülle der christologischen Grundidee auseinanderbreiten, ihre Einzelteile nebeneinander stellen, das heißt, man kann in der geschichtlichen Darstellung der Idee statisch verfahren. Bei einem statischen Aufbau der Evangelienmasse müsste eine Voraussetzung zutreffen. Alle Evangelien müssten nicht nacheinander, sondern sie müssten gleichzeitig und einheitlich als das Ergebnis einer Aktion entstanden sein. In diesem Falle müssten die Einzelteile der gedanklich aufgespaltenen christologischen Grundidee planmäßig auf die verschiedenen Evangelien verteilt sein. Trifft diese Annahme zu? Unsere Dynamiker werden hurtig als Gegenbeweis das letzte Evangelium anführen und erklären, wie kann man nur an der allmählichen Entwicklung des christologischen Dogmas zweifeln, wo doch feststeht, dass erst der späteste Evangelist von Jesus als dem präexistenten Logos spricht. Um zu verstehen, was mit dem Ausdruck präexistenter Logos gemeint ist, setzen wir die einleitenden Sätze des Johannesevangeliums hierher. Im Anfang war der Logos, das Wort, der Gedanke, die Vernunft. Und der Logos war bei Gott, und Gott war der Logos, und der Logos ward Fleisch. Im urchristlichen johannischen Sinne ist also der Logos ein von Ewigkeit her bei Gott existierendes, gottgleiches, gottähnliches Wesen, dessen Geheimnis sich im Wort realisiert. Und dies Wort ist in der Person Jesu Fleisch, das heißt Mensch geworden. Präexistent wird der Logos genannt, weil er längst vor der Fleischwerdung, ja vor der Weltschöpfung bei Gott war. Tatsächlich wissen die synoptischen Evangelien noch nichts von dem in der Person Jesu Fleisch gewordenen präexistenten Logos. Erst durch Johannes erfahren wir von dieser besonderen Art metaphysischer Gottessohnschaft. Also hat eine Entwicklung stattgefunden? Wenn wirklich von einer gedanklichen Entwicklung bzw. Steigerung gesprochen werden könnte und dürfte, so müsste erwiesen sein, dass der Gedanke der Vorexistenz den Urchristen bzw. den synoptischen Evangelisten noch nicht gekommen oder doch von ihnen noch nicht verlautbart wird. Erst der vierte Evangelist müsste den Präexistenzgedanken erdacht haben. Eins ist klar und gewiss. In dem Augenblick, in dem das gewaltige Geheimnis, dieser Mensch ist Gottes Sohn, und zwar ist er es wirklich und wörtlich, den Urchristen durch Jesus selbst geoffenbart wurde, von dann musste Erstaunen und Nachdenken rege werden. Ein leibhaftiger Mensch, der zugleich göttliches Wesen ist, wie kann das zugehen? Göttlichen Wesens sein aber bedeutet, göttlichen Ursprungs, göttlicher Herkunft sein. Wer überhaupt über dieses Rätsel nachdachte, dem boten sich bald von selbst mehrere Möglichkeiten, sich die Vereinigung des Menschlichen und Göttlichen in Jesus begreiflich zu machen. Unter diesen Möglichkeiten drängten sich zwei besonders auf. Erstens, der leibhaftige Mensch Jesus wurde entweder zugleich mit der Geburt oder zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens in den Gottessohn verwandelt bzw. mit ihm verbunden. Zweitens, der seit Ewigkeit bei Gott weilende Logos nahm durch die Geburt aus der Maria Fleisch an und wurde damit gleichzeitig zum leibhaftigen Menschen. Haben nun die ersten Christen und Evangelisten solche Gedanken wirklich schon erwogen? Die Evangelien müssten uns den Beweis liefern. Sehen wir zu, wie es sich hiermit verhält. Die Synoptiker gehen unter anderem in ihren Parallelberichten von der Taufe Jesu durch die Mitteilung einer Erscheinung des Heiligen Geistes in Gestalt einer Taube und einer Himmelsstimme, das ist mein geliebter Sohn, zwar indirekt, aber nichtsdestoweniger unmissverständlich zu verstehen, dass sie in der Tat über das christologische Problem intensiv nachgedacht haben.